Ja, herzlich willkommen bei den Neuland-Rebellen, herzlich willkommen bei den Meerwurztropfen. Heute machen wir mal was anderes. Erstmal hallo Roberto, du bist auch da. Ja, hallo, grüß dich. Moin. Roberto, Wir haben heute Besuch und vielleicht sollten wir das ganz kurz erklären. Wir stellen nämlich heute ein Projekt vor und du hattest dann vor kurzem die Idee, nachdem diese Idee an uns herangetragen worden ist, dass wir das vielleicht in Zukunft sogar häufiger machen wollen, dass also ausgewählte Projekte, die wir ganz spannend finden, in Form eines Podcasts mal vorgestellt werden und mal schauen. Aber das sind Zukunftsklänge. Wir begrüßen jetzt erstmal den Simon Sonnenberg. Hallo Simon. Ja moin, grüß euch. Hallo Simon. Simon, du machst Folgendes. Du bist Bestandteil eines Projektes bzw. einer Website, die nennt sich Fake oder News. Eigentlich ahnt man schon, worauf es hinausläuft, aber sag doch trotzdem mal in paar Sätzen, was ist das? Was macht ihr? Worum geht's? Was wollt ihr? Total gern. Also wir sind letztlich, Fake the News ist letztlich ein journalistisches News-Game, wenn man so möchte. Man bekommt als User jeden Tag kontroverse Fragen zu Politik und Gesellschaft und muss dann selber interaktiv abwägen, ob diese Fake oder News sind, hat dazu eine transparente Quellenbasis, auf der Grundlage man sich sofort tiefer in die Themen einlesen kann. Und man hat ein ganzes spielerisches Gerüst drumherum gebaut, wo man ganz klassisch Punkte sammeln kann, sich mit seinen Freunden vergleichen, ein Ranking bekommen, etc. Also, um es vielleicht abzurunden, wir haben ein spielerisches Gerüst genommen und füttern das mit fundierten, kritischen Inhalten zur Politik und Gesellschaft. Okay. Kann man da ein konkretes Beispiel nennen? Ja, natürlich. Also irgendwas jetzt aus dem Alltag. Aus dem Alltag? Ja. Da würde ich vorschlagen, machen wir doch mal was zur Digitalisierung, Smartphones, Kindererziehung. Ich fange an? Ja, bitte. Die meisten hochrangigen Mitarbeiter der Tech-Giganten aus dem Silicon Valley halten eine möglichst frühe Gewöhnung an Smartphones und die Digitalisierung für elementar in der Kindererziehung. Jetzt, das ist Fake, das ist News. Ja, das da ist, kann man doch nicht dran zweifeln, oder? Das, selbstverständlich. Ja, das ist News, oder? Ganz klar, oder? Ja. Tja, ist Fake. Ach. Denn die Chefs der hochrangigen Mitarbeiter von Apple, Google und den ganzen Monopolisten schicken alle ihre Kinder beziehungsweise immer mehr auf Waldorfschulen, Waldorf-Kindergärten. Steve Jobs, Bill Gates sind große Vorreiter, die ihren Kindern ewig langen Smartphone-Konsum verbieten. Und das findet man massig Berichte durch alle Medien durch, von der New York Times bis zu Erziehungszeitschriften etc. Im Umkehrschluss findet man nämlich keinerlei Berichte dazu, dass die Silicon Valley Tech-Giganten sagen würden, das muss in der Kindererziehung unbedingt sein. Was man ja vielleicht erwarten würde angesichts dessen, dass sie uns ja mit ihren Produkten durchaus erschlagen möchten. Okay. Also in erster Linie hast du uns definitiv überrascht. Ich glaube dich auch, Roberto, oder? Ja, ich frage mich aber gerade, wer behauptet denn das, dass die das so wollen im Silicon Valley? Ja, das war ja jetzt ausgedacht. Das war doch eine Fake News. Ich dachte, das sei irgendwie ein praktisches Beispiel. Ja, ein praktisches Beispiel für eine Fake News. Ah ja, okay, verstehe. Ach ja. Okay, alles klar. Du bist wach, Roberto, ne? Ja, es ist schwierig mit Fake News und Wahrheit. Und okay, so. Ja, aber das muss man schon sagen. Mir ist was anderes aufgefallen. Simon, magst du das nochmal vorlesen, die eigentliche Meldung von eben? Total gern. Und zwar, die meisten hochrangigen Mitarbeiter der Tech-Giganten aus dem Silicon Valley halten eine möglichst frühe Gewöhnung an Smartphones und die Digitalisierung für elementar in der Kindererziehung. Da geht es eigentlich schon los. Da geht es insofern eigentlich schon los, als dass das beides stimmen könnte. Weil es ist natürlich durchaus möglich, dass sie vielleicht bei ihren eigenen Kindern da ganz andere Maßstäbe setzen, aber grundsätzlich gesellschaftlich doch die Meinung vertreten, dass der Nachwuchs grundsätzlich schon sehr früh vorbereitet werden muss. Aber vielleicht bin ich da jetzt auch kleinlich. Ja, genau, das ist aber das Spannende. Also genau damit möchten wir ja so ein bisschen spielen. Also die Aussagen sind ja ganz bewusst kontrovers. Und zu sagen, wir spielen jetzt so ein bisschen mit Klischees, mit Wunschdenken, aber auch mit ein bisschen Befürchtungen. Mhm. Und damit muss man natürlich dann abwägen. Und was man natürlich vielleicht auch mal vorneweg noch dazu sagen muss, wir heißen, das ganze Spiel oder unser Projekt heißt nicht wahr oder falsch. Wir möchten uns überhaupt nicht anmaßen, final entscheiden zu können, ob das die Wahrheit ist. Aber es ist News insofern, als dass darüber berichtet worden ist. Und zwar mehrheitlich von ganz verschiedenen Medienportalen, Seiten, Zeitungen etc. Und nur das können wir aufzeigen, was dann der User, der Nutzer mit den Quellen macht und ob er das final für sich als Wahrheit akzeptieren möchte. Die Frage lassen wir ja so ein bisschen im Raum spielen und damit möchten wir ja auch so ein bisschen kokettieren. Ja, wobei dann für mich sich die Frage stellt, was ist denn eine News überhaupt noch wert? Weil bei einer News geht es natürlich auch darum, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, die stelle ich gleich mal, aber es geht ja letztlich auch darum, den Wahrheitsgehalt einer News zu prüfen. Also von daher stellt sich für mich die Frage, wann ist denn für euch eigentlich eine Quelle seriös oder glaubwürdig und wann nicht? Das ist natürlich die allerentscheidende Frage, glaube ich, in jeder Veröffentlichung der ganzen Debatte, wenn es um Fake News geht. Wir haben natürlich in gewisser Maße Leitfäden, dass ein Impressum da sein muss, ist, glaube ich, das Mindeste, das ist klar, aber wir möchten auch letztlich keinen nicht durch die Gegend ziehen und verschiedene Seiten taggen und sagen, die sind seriös, die sind es nicht, und zwar pauschalisiert. Ich glaube, man muss da schon von Artikel zu Artikel schauen. Und letztlich geht es immer darum, wir suchen nicht einmal irgendwie einen Beitrag bei, was weiß ich, bei Russia Today und mit dem alleine begründen wir unsere Antwort, sondern es sind schon immer verschiedene Quellen, die das Gleiche übereinstimmend berichtet haben müssen und dann idealerweise noch aus verschiedenen Perspektiven. Okay. Und das ist dann die Grundlage zu sagen, okay, wenn so viele darüber berichtet haben, dann wagen wir uns schon mal so weit raus und sagen, es ist zumindest mal News in der Gestalt, dass darüber berichtet wird. Ich würde trotzdem ganz gerne, bevor wir da inhaltlich weiterreden. Du sprichst immer von wir. Wer ist denn wir? Wie viele Leute seid ihr? Was macht ihr? Seid ihr Journalisten? Nein, wir sind eigentlich letztlich Quereinsteiger. Also von mir kam die Idee vor gut eineinhalb Jahren. Wir haben größtenteils Politik studiert. Der eine mit Lehramt, der andere mit Sprachen. Und ja, ich habe mir vor eineinhalb Jahren beschlossen, dass wir den Weg da forcieren möchten. Habe vor 7 Monaten meinen Job gekündigt, der eigentlich was ganz anderes war, mit Sportmarketing, da war ich Vertriebsleiter, und haben uns dann die Frage gestellt, wie wir eben Informationen aufbereiten können, sodass wir mehr Leute erreichen als diejenigen, die eh schon abends und tagsüber jede Zeitung aufschlagen, und sind aktuell zu fünft und ja, versuchen das gerade in Vollzeit aufzuziehen. Es läuft aktuell alles über mich noch als Publizisten, der ich jetzt selbstständig bin, und wenn das Ganze sich so entwickelt, wie wir das hoffen, dann ja, werden wir da auch alle hoffentlich Vollzeit unser Herzblut reinstecken können. Wie darf ich mir das vorstellen? Ihr sucht euch oder euch fällt eine Meldung im, weiß ich nicht, im Spiegel von mir aus vor die Füße und ihr habt das Gefühl, dass da unter Umständen etwas behauptet wird, was so nicht haltbar ist. Und dann prüft ihr das gegen. Also genau das will ich machen. Wir sind kein Kollektiv, kein Faktenfinder, kein Wahrheitsprüfer. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist zu sagen, wir suchen uns spannende Quellen zu spannenden Themen, die von sich aus kontrovers sind, wo man erwarten kann, dass viele Leute die Antwort vielleicht nicht wissen oder die Berichterstattung so in der Form noch nicht gehört haben, nicht kennen. Und dann recherchieren wir die, prüfen sie nach, versuchen möglichst viele gleiche Quellen zu finden und bauen auf der Grundlage dann immer eine Fake- oder News-Aussage. Machen wir es doch mal ganz praktisch. Ich denke gerade an den Irakkrieg zurück und an die Behauptung der Amerikaner, dass es im Irak Massenvernichtungswaffen gäbe. Diese Behauptung, die sich dann ja als nicht wahr herausgestellt hat. Als Lüge nennen wir es doch so. Ja, ich war jetzt zwischen Wahrheit und Fake am Hin und Her überlegen, aber faktisch war es ja eine Lüge. Mal angenommen, es hätte euch damals schon gegeben, Simon, und ihr wäret jetzt über diese Meldung gestolpert, was ja wahrscheinlich naheliegend gewesen wäre, weil die ja auch enorm durch die Massenmedien ging. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie wäret ihr mit so einer Meldung umgegangen? Was hättet ihr daraus gemacht? Damals oder heute? Damals, wir machen jetzt mal einen Zeitsprung und ihr habt damals schon, wart damals schon mit eurer Seite am Start. Und jetzt plötzlich kommt die Meldung, heute Morgen guckst du in den Rechner, guckst du dir die News an und stellst fest, genau. Irgendwie, okay. Colin Powell sitzt gerade vor den Vereinten Nationen und lügt. Genau, hält da das Fläschchen hoch oder was das war. Genau, also hätte ich natürlich, das setzt natürlich voraus, ob ich es damals gewusst hätte, damals war ich noch ein bisschen jung. Da wusste ich das natürlich nicht. Ja, also du warst schon so alt, wie du heute bist und mit den gleichen Lebenserfahrungen und so weiter. Also okay, jetzt. Also hätte ich damals gewusst, dass es eine Lüge ist, Dann hätte eine Frage so ausgesehen. Hättest du ja nicht. Hätte ich ja nicht. Ja, genau. Das ist die Krux. Klar, wir können natürlich auch nur da letztlich dann mit Quellen basteln und arbeiten, die wir haben. Wenn damals, so wie damals, keiner wusste, wobei es wurde ja schon in Zweifel gezogen, ob das denn wirklich so stimmig ist, dann hätte man vielleicht auch eine falsche Frage aufgebaut und hätte sich hinten raus, wie jeder andere, zumindest theoretisch hinstellen müssen und sagen, ja, Mist, war falsch, haben wir den falsch auf die falschen Quellen gesetzt und eine falsche Frage draus gemacht. Ja, es gab ja fast nur Quellen, die das im Prinzip wiedergegeben haben, was die USA rausposaunt haben, ne? Genau, das ist ja die Krux. Und deswegen sagen wir auch, wir sind nicht wahr oder falsch, weil das kann sich dann gerade die Massenvernichtungswaffen im Irak sind ja ein schönes Beispiel, die sich dann hinten raus erst als Fake News entpuppen, beziehungsweise als Lüge. Das hätten wir dann, aus heutiger Sicht lässt sich das leicht aufgreifen. Damals wäre es natürlich schwierig geworden. Deswegen haben wir auch gar nicht den Anspruch zu sagen, wir können prüfen, was wahr oder falsch ist. Also das wäre völlig vermessen. Dafür sind wir zu jung, vielleicht auch zu grün, aber also grün hat den Ohren. Aber sehr schön, ja. Das habe ich eigentlich gar nicht anders verstanden. Nee, ich auch nicht, aber Simon offensichtlich. Okay, also entschuldige, ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Also ihr differenziert im Prinzip nur, ob es eine News, unabhängig von deren Wahrheitsgehalt, ob es eine News überhaupt gab oder gibt oder genau. Eben nicht. Also wir versuchen wirklich, für die Informationen überhaupt mal Interesse zu wecken und das mit einem spielerischen Charakter. Genau. Und überhaupt die Informationen mal in das System von Leuten, die vielleicht sonst nicht so oft sich mit Politik beschäftigen, überhaupt erstmal reinkommen. Und damit das nicht so klassisch passiv abläuft, wie liest dir das doch mal hier durch, ich schicke dir mal einen netten Artikel, sondern dass man interaktiv sich mit damit auseinandersetzen muss, sich fragen muss, was halte ich denn für möglich, was weiß ich denn, was glaube ich denn, haben wir eben ein bisschen anderen Ansatz gewählt, um diese Informationen kurz und knackig aufzubereiten. Also ich möchte nur sagen, ich finde den Ansatz richtig und auch sympathisch, dass ihr nicht herangeht an irgendeine Thematik und sagt, wir wollen jetzt unbedingt das Gegenteil beweisen. Das habe ich ja heutzutage ganz oft, wenn man irgendwelche Meldungen von irgendwelchen AfD-Leuten hat, dass man da das Gegenteil ganz zwanghaft beweisen will. Putin ist auch so ein Beispiel. Da gibt es dann natürlich die, die man als Putin-Versteher bezeichnet. Die wollen ganz zwanghaft das Gegenteil von dem behaupten, was die ganzen Putin-Nicht-Versteher behaupten. Und das, finde ich, ist ein sehr schlechter Ansatz, um Fakten ja zu liefern oder zumindest mal zu erden. Genau, da wollen wir ja eigentlich wirklich dann alle User mitnehmen und erstmal mit der Frage starten, was glaubst du denn überhaupt darüber? Und dann machen wir das Angebot, hier sind die Quellen, auf die wir uns berufen. Und so haben deine Freunde beispielsweise das beantwortet, so hat die Community die Situation eingeschätzt, die Aussage, und damit stellen wir ja viele Sachen in den Raum und das setzt ja hoffentlich, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber auch einen Denkprozess an, wo man sich dann selber fragt, welche Quellen reichen mir denn jetzt eigentlich aus, um das als Fake oder als News in Anführungszeichen bewiesen oder gestützt zu haben? Wie viele Quellen bietet ihr da an? Ein bisschen anstoßen. Wie viele Quellen bietet ihr da an? Ist das ganz verschieden oder habt ihr so eine Mindestanzahl von Quellen, die man dann anführen darf oder soll? Also aller mindestens natürlich 2 bis 3. Idealerweise gehen wir dann aber schreiben wir schon über 5 oder 6. Aber es macht natürlich irgendwann auch keinen Sinn, wenn das eine, was weiß ich, von der Associated Press oder von der DPA eine Pressemeldung war, ja. Die vom Spiegel bis zur Zeit rüber wegzukopieren. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist klar. Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Es ist ja ganz oft so, dass wir ja wirklich die identischen Artikel in verschiedenen Formaten finden. Ja, also das ist nicht der Anspruch. Der Anspruch ist natürlich immer erstmal eine Primärquelle zu finden. Wenn man vielleicht, ich mache es vielleicht gleich einem konkreten Beispiel. Das US-Militär darf nach aktueller Gesetzeslage amerikanische Bürger aus dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag mit Waffengewalt befreien. Fake oder News? Oh, ich sag News. Ich kenne die Amerikaner, ich sage, das ist News. Ja. Genau, das ist News und da wäre jetzt natürlich, die Primärquelle ist dann natürlich das verabschiedete Gesetz vom US-Kongress, das ist der Service Member Protection Act, auf den kann man natürlich direkt auf die Kongressseite verlinken, hat erstmal eine Primärquelle, die schon mal an sich relativ unzweifelhaft ist und darauf aufbauend dann noch Sekundärquellen, die darüber berichtet haben, vom Spiegel bis zu den alternativen Medien, da gibt es genug Artikel aus verschiedenen Perspektiven, wenn man das so sehen möchte. Also gut, aber dann geht's euch ja irgendwie schon doch auch um die Wahrheit, oder nicht? Ja, es geht ja immer irgendwie um die Wahrheit. Ich meine, wer. Naja, du hast am Anfang so ein bisschen gesagt, naja, dass es eigentlich nicht darum geht, jetzt irgendwie Wahrheit zu finden oder zu beweisen oder so. Aber letztlich bei der Frage Fake News, sprich Lüge oder ausgedacht, versus News, also tatsächlich echte Meldung, geht es dann natürlich auch um Wahrheit, um Wirklichkeit. Ich würde mich so weit korrigieren, dass ich sagen würde, es geht um die Suche nach Wahrheit. Okay. Wenn man das mal so pathetisch im Raum stehen lassen möchte. Aber ich glaube, darum geht es letztlich, dafür zu sensibilisieren. Wir selber können es nicht anbieten. Ich weiß ja selber nicht letztlich, was wahr ist. Was ich weiß ist, oder was wir können, ist viele Quellen und spannende Themen zu recherchieren und die transparent aufzubereiten. Ob das letztlich die Wahrheit abbildet. Man muss ja sowieso mit Wahrheit vorsichtig umgehen. Ich meine, Wahrheit ist natürlich auch ein Konzept. Was ist die Wahrheit? Es gibt immer verschiedene Blickwinkel auf eine Sache. Sehe ich auch. Das ist hochphilosophisch. Wo höre ich auf, das zu glauben? Und letztlich, ja, halte ich da auch ein bisschen mit Nietzsche. Perspektivisches Sehen ist Wahrheit ist nicht objektiv, wie man das häufig hört. Glaube ich Nietzsche, zumindest. Nietzsche hat mal gesagt, die Wahrheit ist ein bewegliches Heer von Metaphern. Das finde ich ist eine sehr schöne Bezeichnung dafür. Gehe ich sofort mit d'accord. Ja gut, okay, wenn wir jetzt bei Nietzsche sind, dann können wir jetzt auch Patrick Breitenbach zitieren. Bei dem habe ich, der macht den Soziopod. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Simon. Das ist ein Podcast, nee, kann ich dir empfehlen. Das ist ein sehr guter Podcast. Und der hat vor kurzem nämlich auf Facebook hat der was zum Thema Fake News gepostet. Das würde ich ganz gerne einfach mal vorlesen. Und dann kannst du was dazu sagen oder du kannst es auch bleiben lassen, weil jetzt, da geht es nämlich um Wirklichkeit beziehungsweise Wahrheit. Ich zitiere ihn mal kurz, ja? Und zwar schrieb er auf Facebook, bei politischen Fake News geht es gar nicht so sehr um die Deutungshoheit der Wirklichkeit, sondern um den Versuch, mit gezielten Informationen eine ganz andere Wirklichkeit zu erschaffen. Viele denken bei der Eindämmung von Fake News meist an aufklärerische Werte, dabei geht es aber eigentlich auf diesem Spielfeld um Interessen und Macht. Das heißt, jeder Versuch, Fake News im Auftrag der Wahrheit zu bekämpfen, wird größtenteils von vornherein scheitern, weil es den Empfängern, die diese News aufsaugen, in erster Linie nicht um den Wunsch nach Vernunft und Aufklärung geht, sondern um die emotionale Sehnsucht nach einer anderen Wirklichkeit. Da schreibt er in Klammern, zirkulierende Angst verstärkt übrigens diese Sehnsucht immens. Und dann bin ich auch gleich fertig. Das Gesamtphänomen Fake News lässt sich daher durch Fact-Checking oder sonstigen technischen Tools allein ganz sicher nicht eindämmen. Man muss schon ein wenig tiefer gehen und sich die Frage stellen, warum diese falschen Informationen bei einigen Menschen auf fruchtbaren Boden auffallen und zwar so intensiv, dass sich Menschen organisieren und Gewalt einsetzen. Letzter Satz. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich jetzt nicht, auf die Instrumente der Aufklärung und Vernunft zu verzichten. Nur damit alleine wird man die Gefühle und Bedürfnisse der Menschen sicherlich nicht erreichen. Angst zu geben ist leider um ein Vielfaches einfacher, als die Angst wieder zu nehmen. Zitat Ende. Wenn du an dein Projekt denkst, kannst du mit der Aussage was anfangen? Ja, definitiv. Die Aussage ist zwar sehr lang, aber ich versuche es trotzdem mal. Das Thema Deutungshoheit, klar, es ist Fake News, ist so ein abgedroschenes Buzzword inzwischen und da wollen wir auch ein bisschen uns dran anlehnen und sagen, damit möchte man mal ein bisschen spielen. Zu sagen, es ist halt nicht so einfach, du kannst es nicht einfach taggen. Und klar, die Leute suchen sich schon bis zu einem gewissen Grad die Wahrheit raus und letztlich verläuft da ja so eine Trennlinie, aus meiner Sicht zumindest, zwischen alternativen und etablierten Medien, wenn man das mal so plakativ machen möchte, auch wenn wir davon ganz wenig halten. Und da wird sich Was dann allerdings auch zu verschiedenen Wirklichkeiten führt, ne? Ganz genau. Mhm. Und die lassen sich irgendwie gefühlt nicht mehr integrieren oder übereinander legen und dadurch kommt vermeintlich auch diese Unversöhnlichkeit zustande irgendwie. Und das aufzulösen ist ja eigentlich die Kunst letztlich, dass man da wieder offener drüber spricht und vor allem mehr sich auf die Information als solche bezieht und weniger auf den Absender. Und auch das bezogen auf unser Projekt ist so ein bisschen die Idee, gerade wenn wir verschiedene Quellen nebeneinander stellen zu der gleichen Frage, dafür vielleicht wieder ja, gewissermaßen ein Bewusstsein zu schaffen, es ist alles nicht so schwarz-weiß, nicht alles, was aus der einen Ecke kommt, ist pauschal gut, nicht alles, was aus der anderen Ecke kommt, ist pauschal schlecht. Man muss sich das im Kern eigentlich jede Sache erstmal anschauen, jede Berichterstattung und das ja, peu à peu aufdröseln, bestenfalls. Und dafür möchten wir einen kleinen Beitrag leisten, um da vielleicht ein bisschen mehr Sensibilität wieder reinzubringen und das bisschen diese verkrusteten Fronten ein bisschen aufzulockern. Hm. Ja, also Simon hat schon recht, natürlich der Begriff Fake News, das ist ja sehr inflationär gebraucht worden. Vor allem muss ich auch sagen, dass der politisch instrumentalisiert wird, dieser Begriff. Fake News haben wir ja schon eigentlich immer gehabt, mehr oder weniger. Also wenn ich mir angucke, wie die SPD seinerzeit die Agenda-Politik umgesetzt hat und wie sie für die Agenda-Politik geworben hat zur Zeit von Schröder, da war eine ganze Menge Fake News dabei. Also was da alles behauptet wurde, dass Arbeitslose nur faul sind und so weiter. Es kommt halt immer auch darauf an, aus welcher Ecke der Vorwurf der Fake News kommt. Naja, das waren ja weniger Fake News, beziehungsweise klar, das waren auch Fake News, aber das war eben auch ganz klar Meinungsmanipulation. Ne? Postfaktisch könnte man auch sagen. Ja, da ging es natürlich auch darum, Vorurteile, die irgendwo schlummerten, dann nochmal richtig massiv zu unterstützen. Ja. Ne? Aber ich wollte noch was zu den verschiedenen Wirklichkeiten sagen. Ich denke, das ist auch kein neues Phänomen. Im gewissen Sinne gab es das immer. Der FAZ-Leser hat eine ganz andere Wirklichkeit gehabt, als der die Frankfurter Rundschau gelesen hat. Das hat auch gewisserweise seine Berechtigung, sofern man dann irgendwo noch einen Konsens findet. Ich habe aber heute das Gefühl, dass Menschen, die verschiedene Wirklichkeiten sich erlesen oder durch die Medien sich aneignen, ein Problem damit haben, einen Konsens zu finden mit demjenigen, der eben eine andere Wirklichkeit für sich in Anspruch nimmt. Wollt ihr, Simon, jetzt bist du wieder dran, bevor Roberto und ich jetzt hier anfangen, wollt ihr quasi Menschen, die unterschiedliche Wirklichkeiten wahrnehmen, aufgrund von unterschiedlichen Medienerzeugnissen, die sie leben, wollt ihr die gewissermaßen auch so ein bisschen zusammenbringen oder dafür sorgen, dass über die eigentliche Wirklichkeit hinausgeguckt wird? Oder wo ist da der Anspruch? Jetzt wird's schon wieder philosophisch, aber ich wünsche mir so sehr, dass ihr auch leicht philosophischen Ansatz hat. haben wir schon, klar. Also die Idee ist an sich ja schlicht, aber darüber bauen sich natürlich schon viele Ideen auf. Auch der verwegene Ansatz zu sagen, natürlich möchten wir idealerweise Menschen zusammenführen und deswegen fragen wir auch nicht klassisch normativ, was haltet ihr von dieser Berichterstattung, sondern fragen erstmal, gehen einen Schritt zurück und fragen erstmal, haltet ihr denn überhaupt für möglich, dass es so ist? Mhm. Glaubt ihr, dass diese Aussage Fake oder News ist? Diese Fragestellung ist aus unserer Sicht viel unverfänglicher und führt im Nachgang, wenn die Antworten und die Quellen kommen, nicht direkt zu diesem Hau drauf. Und jetzt sagt jeder, was er davon hält und dann bilden sich zwei Fronten, zwei Blöcke, die stehen sich unversöhnlich gegenüber und die einen springen dann von der Plattform ab, weil sie sagen, die ist links, die ist rechts. Und das möchten wir eigentlich durch eine andere Fragestellung aufdröseln und deswegen haben wir auch gar keine Kommentarfunktion stand jetzt eingebaut, weil wir es nicht moderieren wollen und auch gar nicht moderiert werden soll, sondern erstmal die User mit den Informationen selber dastehen sollen und sich selber erstmal die Quellen anschauen sollen, wenn sie es nicht glauben können oder wenn sie sich in ihrer Wirklichkeit bestätigt fühlen, weil sie glauben, es ist News und dann war es News, da fühlen sie sich bestätigt, ist es schön. Und da ist schon der Ansatz und der Anspruch zu sagen, ja, vielleicht können wir da Leute zusammenführen, die vielleicht sonst eher schnell aufeinander losgehen würden. Also der Anhänger der Linkspartei und derjenige der AfD. Wenn ihr das schafft, dann habt ihr echt Berechtigung, das muss ich euch schon sagen. Ja, wenn wir das schaffen, mit Sicherheit. Aber ich sag mal, warum können die nicht beide die Frage spielen? Sie werden ja danach nicht gefragt und abgestimmt, ob sie das jetzt gut oder schlecht finden, sondern sie werden erstmal damit konfrontiert, erstmal mit der Quellenlage. Ja, also es gibt keine Kommentarfunktion, sagst du. Aber ist denn trotzdem irgendeine Form von Interaktion oder Kommunikation möglich? Ihr seid ja schon dabei. Ist ja nicht so, dass ihr jetzt die Idee habt und irgendwann geht's los, sondern ihr seid schon mittendrin, oder nicht? Wir sind mittendrin. Ich würde gerne nochmal wissen, wie lang ist das schon? Wie lang gibt's euch schon? Schwer zu sagen. Die Idee gibt's seit eineinhalb Jahren und ich habe meinen Job, wie gesagt, vor 7 Monaten jetzt, glaube ich, gekündigt. Das heißt, seitdem mache ich nichts anderes. Und wir sind jetzt relativ weit. Wir sind in den Endzügen unseres Crowdfundings. Werden das hoffentlich schaffen. Das läuft noch bis Mittwoch. Und Ende März ist Stand heute der Launchtermin, den wir auch einhalten können. Davon gehe ich mal fest aus. Mhm. Das heißt, da sind wir schon relativ weit inzwischen. Okay, jetzt aber nochmal zu meiner Frage zurück. Interaktion, Kommunikation. Also ihr stellt jetzt eine Meldung, sag ich mal so, ein. Und wie ist das bei den Leuten, die bei euch mitmachen? Loggt die sich ein? Kostet das Geld? Oder muss man Punkte sammeln? Bitcoins oder was weiß ich? Komplett kostenlos für die User. Wir verkaufen auch keine Daten. Das ist absolut nicht der Anspruch. Der Anspruch ist, damit auch nicht reich zu werden. Es ist letztlich eine Progressive Web App. Das heißt, man kann sie als App klassisch nutzen. Man kann aber auch einfach im Browser spielen. Es ist beides möglich auf allen Endgeräten. Um das vielleicht kurz zusammenzufassen. Dann geht der User rein, kriegt eine Push-Nachricht. Es gibt eine neue Frage. Dann kriegt er die Frage. so wie die Beispielfrage, die wir hatten, kriegt eine sechskufige Skala von Fake bis News, kann abwägen, dafür kriegt er unterschiedliche Punkte, beantwortet die Frage, bekommt seine Punkte, kriegt sofort eine Kurzantwort, hat eine Möglichkeit, noch eine bisschen längere, zusammengefasste Antwort zu bekommen, sieht im nächsten Schritt die transparenten Quellen dazu, kann sich die per Mail schicken lassen, dass er sich in Ruhe das aufbereitet zu Hause oder in der Arbeit ansieht. Und im vierten Schritt sieht er dann in den Statistiken, und das ist die Interaktion, aufbereitet in Echtzeit, wie hat die Community die Frage beantwortet, wie sind da die Prozentgewichtungen und wie haben meine Freunde. Das heißt, ich kann eigene Freundeslisten so ein bisschen wie bei Quizduell erstellen und dann sehen, meine Freundin sagt Fake zu den Massenvernichtungswaffen und was auch immer. Und ich weiß es ganz genau. Und heute Abend, wenn wir uns sehen, dann sprechen wir erstmal drüber. Okay. Und das ist so die Hauptinteraktion dahinter. Das wird natürlich auch sukzessive noch erweitert, aber da möchten wir uns auch dann stark aufs User-Feedback stützen. Okay, also eine direkte Kommunikation jetzt, ich sag mal, unter so einer Meldung, wie jetzt bei uns unter einem Artikel, wo dann halt diskutiert wird in Form von Kommentaren, sowas Vergleichbares gibt es nicht oder soll es auch nie geben oder? Gibt es Stand jetzt nicht, soll es Stand jetzt auch nicht geben. Genau mit dem Hintergrund eben, dass es zum einen ein riesiger Moderationsaufwand wird, setzt natürlich voraus, dass es entsprechend viele User nutzen werden. Und zum anderen eben genau das, was wir besprochen hatten oder was ich versucht habe aufzuzeigen, dass wir halt nicht möchten, dass sich da die Köpfe eingeschlagen werden. Wenn das aber letztlich gewünscht ist, sich die Köpfe einzuschlagen, dann werden wir uns irgendwann vielleicht auch nicht mehr dagegen verwehren. Naja, nicht jede Community schlägt sich ja gegenseitig die Köpfe ein. Also es kann ja auch sehr, es kann ja auch sehr befruchtend und sehr, sehr lebendig und auch gewinnbringend für die einzelnen Nutzer. So wie bei uns. Bei uns schlagen sich, ja, bei uns kommen dann hin und wieder mal, rollen dann hin und wieder mal ein paar Köpfe. Aber ja, ich will an dieser Stelle auch mal Sukram grüßen. Ja, Sukram 72 oder so, ne? Ja, der irgendwie so. Der schmerzfreie Kommentator, der. Ich glaube, das ist eine Frau. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, ich glaube, das ist ein Mann. Ich glaube, das ist ein schwuler Mann oder so. Ja, wobei schwul ist jetzt natürlich total wertfrei, ne? Ja. Also, klar, also. Ja, naja, wir haben jedenfalls, Simon, das weißt du natürlich nicht, wir haben so ein paar Kommentatoren, die werden dann mal als Trolle bezeichnet, mal als Masochisten, die sind so weit rechts eingestellt, dass sie im Grunde genommen mit den Kommentaren, die sie bei uns verfassen, immer nur Gegenwehr provozieren. Und trotzdem, und Sukram 71 oder 72 oder 74 oder wie er heißt, der ist halt so einer. Markus heißt der, also Sukram rückwärts, Markus. Alles weiß. Ja, das weiß ich alles, genau. Ist mir und noch nie aufgefallen. Angeblich, wir hatten auch schon den Vorwurf, wir würden den bezahlen, damit der irgendwie kommentiert, damit irgendwie bei uns Diskussionen in Gang kommen und so. Also, da würden wir uns schon jemand Anständigen einstellen und nicht ihn hier. Naja, egal. Also, aber davon abgesehen muss ich sagen, dass vielfach die Diskussion bei uns durchaus konstruktiv sind und auch wirklich zu sehr interessantem Austausch führen. Deswegen frage ich halt, ne? Absolut, ja. Also das klang jetzt vielleicht so, als hätte ich ein sehr, sehr negatives Menschenbild und glaube nur, dass Menschen nur diskutieren können, wenn es dann um sich die Köpfe einschlagen geht. Ich sag mal so, wenn jetzt ständig Linkspartei und AfD aufeinander prallen, kann man jetzt nicht erwarten, dass es da irgendwie nett harmonisch zugeht. Das war ja das, was du meintest und damit hast du natürlich recht. Aber das dann wird's eng. Was man natürlich noch dazu sagen muss, man muss natürlich auch eine Abwägung treffen bei einer Kommentarfunktion zwischen die Inhalte transportieren und den Spielcharakter im Leben erhalten, weil gegebenenfalls, je nachdem wie die Kommentarfunktion ausgestaltet ist, könnten natürlich auch User vorab die Diskussionen verfolgen und kennen schon die Antworten, was den ganzen spielerischen Ansatz ein bisschen zerschießen würde. Dafür gibt es technische Lösungen natürlich, aber die sind dann schon auch sehr, sehr aufwendig und wir sind jetzt dann finanziell auch ein bisschen, ich sag mal, an unsere Grenzen gekommen, sodass wir da jetzt wirklich mit einer schlanken Anwendung, aber funktionsfähigen und vor allem inhaltlich hoffentlich überzeugenden mal starten möchten. Und wir haben 1 Million Ideen, wie wir das weiterentwickeln können. Und da gehört all das dazu. Aber das wollen wir dann schon ein bisschen noch vom Feedback abhängig machen einfach. Darf ich fragen, wie ihr euch finanzieren wollt? Oder ist das indiskret? Natürlich ist es indiskret. Hochgradig indiskret, aber kein Problem. ich habe ja schon mal gesagt, dass wir damit nicht reich werden wollen. Das ist nicht, wie gesagt, nicht der Ansatz. Aber natürlich müssen wir irgendwann davon leben. Bis jetzt habe ich auch von meiner Ersparnissen aus meinem alten Job und mein Auto wurde mir zu Schrott gefahren, da hat es ein bisschen Geld gegeben für den alten Golf. Das freut uns doch. Das war jetzt keine Schleichwerbung schon. Du darfst bald eh nicht mehr in Innenstädten fahren mit Autos. Aber klar, wir brauchen später davon Geld. Es gibt die Abwägung zwischen Werbung und Spenden, wie es jeder kennt, kennt jeder wahrscheinlich auch. Mhm. Wir wollen natürlich komplett auf die Crowd setzen. Wir haben jetzt ein Crowdfunding gestartet, das jetzt Gott sei Dank auch, ja, gelingt erstmal. Im Idealfall können wir da weiter drauf aufbauen, aber ich kann mich leider nicht hinstellen und verschließen und sagen, sollten wir nicht genug Unterstützer finden, dass wir alles Kommerzielle, was es gibt, komplett ausschließen. Das würde ich mir wünschen, das ist das Ziel, aber sollten wir nicht genug User nach ein paar Monaten irgendwann immer noch überzeugen können, müssen wir vielleicht, so unschön es ist, auch die eine oder andere Werbung einbinden, auch wenn man sich davon natürlich immer frei machen möchte. Aber ich meine, wenn man sich auf die großen Portale verschlägt, die erschlagen einen ja mit Werbung und Pop-ups und Videos. Das wollen wir nicht. Ich sehe das sowieso nicht so. Also keine Angst vor ein bisschen Werbung und Kommerz und sowas soll's. Ich meine, wir wollen alle leben, wir müssen alle leben, ihr wollt und müsst auch leben. Und wenn das womöglich dann nur funktioniert, entweder weil ihr Werbung schaltet oder zusätzlichen Werbung schaltet oder so, ja, dann drauf geschissen, dann macht ihr das halt so. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit irgendwie. Also diese Vorstellung, die gibt es ja auch bei der linken Community, sage ich mal so. Da gibt es immer so die Vorstellung, dass man das alles nur macht, weil man so wahnsinnig überzeugt ist und Geld nicht nur nicht braucht, sondern im Prinzip nicht mal will, weil das Bäh ist und Kapitalismus und so. Das ist für mich der totale Schwachsinn. Also von daher, wie ihr euch auch finanziert, ich drücke euch die Daumen, dass es funktioniert und dass es möglichst so funktioniert, wie es euch am besten passt. Aber wenn es dann die zweit- oder drittbeste Lösung ist, solange da einfach genügend Taler bei rumkommen, von mir aus alles Gute. Also. Ja, das höre ich gern, weil das ist bei uns schon ein heißes Thema. Das ist ein heißes Thema, wie wir das lösen. Ja, geht aber ganz entspannt ran. Sage ich jetzt einfach mal so. Das schauen wir uns an. Wir sagen auch, man muss sehen, was bei rumkommt. Noch ist das Feedback ja gut, aber noch haben wir ja noch gar nichts erreicht, insofern. Also natürlich hast du recht, wenn du erstmal 5 Pop-Ups bekommst, bevor du überhaupt mal was siehst, dann ist es schon schwierig, dann springen dir auch die Leute ab. Aber das wollen wir auf gar keinen Fall machen, ja. Also wenn, dann sehr dezent. Das kann man machen, finde ich. Ja, irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Heckler und Koch oder so, die zahlen, glaube ich, richtig gut. das ist ein Rheinmetall, ich glaube. Ja. Kriegt man schon was unter. VW. Okay, habe ich vorhin schon angeführt eben. Ja, jetzt machen wir auch mal Schluss mit Product Placement hier. Simon, also von mir aus war es das. Ich habe nichts. Roberto, fällt dir noch was ein? Haben wir was vergessen oder so? Nein, ich glaube nicht, aber vielleicht möchte Simon ja noch zum Abschluss irgendwas sagen. Ja, das wäre doch jetzt eh gekommen. Ist doch klar. Ach so. Ja. Ich dachte, du wolltest jetzt direkt ausschalten. Nein, der Gast hat immer das letzte Wort, ist doch klar. Eigentlich hast du immer das letzte Wort. Ja, ich habe dann das allerletzte. Aber Simon, das vorletzte hast du jetzt. Okay, also, wie gesagt, ich hoffe, die Idee ist klarer geworden und jeder, der jetzt Lust und Bock hat und sagt, das könnte doch ein schöner Hebel für mich oder auch für andere Leute, die ich kenne, sein, schaut euch einfach mal rein, fagothenews.de, wir sind Ende März online und dann gibt's jeden Tag kritische Fragen mit kontroversen Aussagen, informativen Antworten, transparenten Quellen, vergleichenden Statistiken. Wir glauben, dass es riesen Spaß machen kann und hoffen, dass das noch mehr Leute so sehen und wir freuen uns auch über jede Frage, Feedback, Kritik, alles ist erwünscht. Wunderbar. Dann mein letztes Wort, herzlichen Dank, viel Erfolg, doch einen schönen Tag und startet doch mal durch bis Ende März jetzt. Danke, mach mal. Vielen Dank.